HR2 Kultur. Archivschätze. Der Hörspielmacher Hans Flesch, die Schauspielerin Magda Siegel, die Musiker Arnold Schönberg und Paul Hindemith. Sie arbeiteten in den 1920er Jahren in Frankfurt für das neue Medium Radio, bei der damaligen Südwestdeutschen Rundfunkdienst AG, dem Vorläufer des Hessischen Rundfunks. In einem großen Rückblick erzählt die folgende Sendung nun aus dem Jahr 1993 in drei Teilen die Geschichte der jüdischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Radio, begleitet von Gesprächen mit Marc Horowitz, Valentin Sänger und Joachim Martini, moderiert von Ruth Fühner. Verantwortlicher Redakteur war Hans Sarkowitsch. Heute, im ersten Teil, geht es um die Gründungs- und Erfinderjahre des Rundfunks und um das allererste Hörspiel im Radio, Zauberei auf dem Sender. Sie hören eine Dokumentation mit Originalaufnahmen und Gesprächen. Frankfurt am Main auf Welle 467. Frankfurt am Main auf Welle 467. Nein, ausgeschlossen, draußen bleiben. Frankfurt am Main auf... Aber was will sie denn, die Märchentante? Die Kinder schlafen doch längst. Ich kann jetzt nicht zum Donnerwetter. Frankfurt am Main auf Welle 407... Was wollen Sie denn? Was fällt Ihnen ein? Es ist doch eingeschaltet. Ruhe! Nur 2 Minuten, bitte. 2 Minuten der Märchentante. Also ausschalten, ausschalten. So was ist mir doch nicht passiert. Es sei mal ein kleiner Junge. Mikrofon ausschalten! Was wollen Sie denn, um Gottes Willen? Sie stören unser Konzert! Es war nicht zu vermeiden, dass die ganze Teilnehmerschaft diesen Zwischenfall mitbekommen hat. Ja, was? Der kleine Junge. Der Schalter ist kaputt, ich kann nicht ausschalten. Sender! Sender abstellen! Musik spielen! Märchen tanzen! Raus! Was ist denn los? Herr Doktor, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hingegen, meine Damen und Herren, weiß im Gegensatz zu dem aufgeregten Herrn aus dem Hörspiel Zauberei auf dem Sender ganz genau, was ich jetzt tun soll. Zunächst begrüße ich Sie herzlich zu unserem Themaabend über jüdische Mitarbeiter des Frankfurter Senders von 1924 bis 1933. Im Grunde hasse ich Erinnerungen, lautet der Titel. Das ist ein Zitat von Mathilde Einzig, einer überaus beliebten Frankfurter Schauspielerin und Rundfunkmitarbeiterin. Auch sie war ein Opfer der nationalsozialistischen Rassenpolitik. Ich sage Ihnen auch noch, was es mit dem merkwürdig chaotischen Auftakt zu dieser Sendung auf sich hat. Das war ein Ausschnitt aus dem allerersten deutschen Hörspiel, das Hans Flesch 1924 hier in Frankfurt realisierte, und zwar live aus dem Funkhaus in der Stiftstraße. Deshalb hörten Sie eben logischerweise auch nicht den Originalton, sondern eine Aufnahme aus den 60er Jahren. So, und jetzt ist es Zeit, Ihnen meine Gäste vorzustellen. Den weitesten Weg hierher, nämlich aus Kalifornien, hat Marc Horowitz auf sich genommen. Er ist der Enkel des letzten Börneplatz-Rabbiners Markus Horowitz und konnte Frankfurt 1939 mit einem Kindertransport in Richtung England verlassen. Herr Horowitz, hat Ihre Familie zu Hause ein Radio gehabt? Wenn ja, wo stand es? Was für Erinnerungen haben Sie an die Zeit damals? Ja. An diese Zeit erinnere ich mich nicht sehr viel. Wir hatten ein Radio und es hat Musik gespielt. Aber in 33 war ich 4 Jahre alt und da kann ich mich nicht viel daran erinnern. Aber später wie das dann später weiterging, das weiß ich noch. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Okay. Als nächsten begrüße ich Valentin Sänger, den werden die meisten Frankfurter kennen, entweder als Journalist, der unter anderem auch nach 1945 bei Radio Frankfurt gearbeitet hat, später beim Hessischen Rundfunk, oder als Schriftsteller, zum Beispiel als Autor der Autobiografie Kaiserhofstraße 12. Herr Sänger, welche Erinnerungen haben Sie denn an die Zeit, als die Töne das Reisen lernten? Ich habe eigentlich eine ganze Reihe von Erinnerungen. Und zwar, ich hatte einen doch sehr kunst- und bildungsbeflissenes Elternhaus. Und so haben meine Eltern mich, ob wir wollten oder nicht, uns Kinder doch überall hingeschickt, dort, wo etwas für uns lehrreich oder auch schön sein würde oder sollte. Und so habe ich also eine ganze Reihe Erinnerungen an Konzerten, an die Oper. Die ja zum Teil dann auch im Radio übertragen wurden. Die zum Teil im Radio übertragen wurden. Da gab es zum Beispiel einen meinen Eltern gut bekannten Pianisten namens Schnittke, wenn der mal auftrat, ob im Odeon oder auch im Radio, damaligem Südwestfunk, ja, mussten wir unbedingt hören. Ich verstand zwar nicht viel davon, aber gehört habe ich's. Mhm. Manches bleibt dann doch hängen, wenn man es noch nicht so ganz verstanden aber hat. Sicherlich. Mein dritter Gast ist Joachim Martini, der sich ja seit langem schon mit den Schicksalen vor allem jüdischer Musiker und Musikerinnen in Deutschland beschäftigt. Unter anderem hat er die Wanderausstellung Musiker und Musikerinnen in Frankfurt 33 bis 42 Musik als Form geistigen Widerstands konzipiert. Herr Martini, was hat Sie angespornt zu dieser Arbeit? Ich denke, es wird manchmal sowohl praktisch als auch emotional gar nicht leicht gewesen sein, dieses Stück Geschichte zu erforschen. Ganz sicher. Es ist so, dass ich gleichzeitig ja auch noch Chorleiter und Dirigent bin. Und vor langen Jahren bin ich gebeten worden, ein Oratorium von Christoph Penderecki in Frankfurt aufzuführen. Und zwar dreht es sich um das Auschwitz-Oratorium, das Dies Irae. Bei dieser Gelegenheit war ich mehrfach in Auschwitz und bei meinem letzten Aufenthalt kam ich durch den Teil des Museums, der die vielen Koffer aufbewahrt. Und vor diesen Koffern stehend kam mir die Frage, ob nicht einer dieser Koffer auch aus Frankfurt kommen könnte und ob nicht vielleicht auch einer der vielen Musiker, die in Auschwitz gespielt haben, aus Frankfurt sein könnte. Wir sind nach Frankfurt zurückgekommen und haben festgestellt, dass über diese Frage vielleicht nachgedacht worden ist. Ich weiß es nicht, aber gearbeitet jedenfalls ist darüber nicht worden. Und so haben wir mit sehr, sehr kleinen Schritten versucht, erstmal ein Bild dessen zu gewinnen, was es um diese Zeit in Frankfurt an Musikern gegeben hat und an Musiken gespielt worden sind und ob es irgendwelche Verbindungen zu diesem Ort des Schreckens zwischen Frankfurt und Auschwitz eben gegeben hat. Vielen Dank erstmal. Zurück zu der Südwestdeutschen Rundfunk AG, also zu den Ursprüngen dieses Senders, in dessen Studio wir jetzt zusammensitzen. Wie kam das Radio nach Frankfurt? Über die Anfänge des Mediums überhaupt und des Radios in Frankfurt im Speziellen erfahren Sie jetzt mehr von Michael Krone. Erholung, Unterhaltung und Abwechslung lenken den Geist von den schweren Sorgen des Alltags ab, erfrischen und steigern die Arbeitsfreude. Ein freudloses Volk wird arbeitsunlustig. Hier setzt die Aufgabe des Rundfunks ein. Und wenn es auf diese Weise gelingen sollte, allen Schichten der Bevölkerung künstlerisch und geistig hochstehende Vorträge aller Art zu Gehör zu bringen, wenn gleichzeitig der Industrie ein neues Tätigkeitsfeld eröffnet und damit für Arbeiter und Angestellte Arbeitsmöglichkeit geschaffen wird, dann wirkt der Rundfunk aufbauend und das deutsche Volk hat ein Recht auf ihn. Mit diesen Worten setzte sich Hans Bredow, Staatssekretär im Reichspostministerium, im Jahre 1923 nachdrücklich für das neue Medium Rundfunk ein. Vor allem seinem Einsatz ist zu verdanken, dass am 29. Oktober dieses Jahres in Berlin von der Deutschen Stunde das erste öffentliche Rundfunkprogramm ausgestrahlt wird. Dabei hätte der Zeitpunkt der ersten Rundfunksendungen eigentlich gar nicht schlechter liegen können. Im Oktober 1923 erreichte die Inflation ihren absoluten Höhepunkt. Die Arbeitslosenrate betrug mehr als 20%. Ein Kilo Brot kostete 5.000 Millionen Mark. Oft gab es aber auch auf Lebensmittelkarten kein Brot mehr. Hungerdemonstrationen waren an der Tagesordnung. Ein Radiogerät zu kaufen oder die Teilnehmergebühr von 350 Milliarden Papiermark zu entrichten, konnte sich kaum jemand leisten. Wer Radio hörte, tat das vielfach schwarz an selbstgebastelten Detektorempfängern. Auch politisch gärte es im gesamten Reichsgebiet. In Sachsen und Thüringen ging die Reichsregierung gegen die Landesregierungen mit Waffengewalt vor. In München marschierte ein Adolf Hitler. Und im besetzten Rheinland und im Ruhrgebiet brodelte es gefährlich. Dennoch zog Bredow schon Weihnachten 1923 ein erstes positives Fazit. Radio ist in Deutschland gerade in einer Zeit der tiefsten seelischen und wirtschaftlichen Not wie ein befreiendes Wunder begrüßt worden, dessen Auswirkungen auf das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder, arm und reich, jung und alt, das hören kann, was ihm Freude macht oder Vorteil bringt. Bredow forcierte die Entwicklung des Rundfunks weiter. Da im Reichshaushalt keinerlei Mittel für den Aufbau weiterer Rundfunkanstalten vorhanden waren, suchte er in den neuen Sendebezirken, in die das Reichsgebiet aufgeteilt worden war, private Investoren. Unter der Oberhoheit der Reichspost sollten regionale Gesellschaften den Sendebetrieb vorfinanzieren. In Frankfurt war es vor allem der Fotoindustrielle Karl Adolf Schleusner, der sich für das neue Medium interessierte. Nachdem er aus Berlin die Zusage der Konzessionierung erhalten hatte, fand er erstaunlicherweise sehr schnell weitere Geldgeber. Am 7. Dezember 1923 gründete er gemeinsam mit dem Physiker Peter Lertes, dem Industriellen Ernst Meyer und Paul Wanderei sowie dem Autofabrikanten Fritz von Opel die Südwestdeutsche Rundfunkdienst Aktiengesellschaft. In § 2 des Gesellschaftsvertrages heißt es: Gegenstand des Unternehmens ist die Veranstaltung und drahtlose Verbreitung von Vorträgen, Nachrichten und Darbietungen künstlerischen, belehrenden, unterhaltenden sowie sonst weitere Kreise der Bevölkerung interessierenden Inhalten in Frankfurt am Main und weiterem Umkreise. Auch die Stadt Frankfurt unterstützte das Projekt. Auf Betreiben des Wirtschaftsdozenten und späteren Oberbürgermeisters Ludwig Landmann übernahm die Stadt die ihr angebotenen Aktienanteile im Umfang von 2% und entsandte einen Vertreter in den Aufsichtsrat. Gemeinsam mit seinem Studienfreund und Schwager, dem Juristen Wilhelm Schüller, trieb Karl Adolf Schleusner die Vorarbeiten für den Sendebeginn in Frankfurt voran. Im Gebäude des Postcheckamtes in der Stiftstraße im 5. Stock unter dem Dach fand man Räume für die Einrichtung des Studios und den Einbau der technischen Anlagen. Für die Verwaltung stellten die Schleusnerwerke in der Elbestraße einen Schreibtisch und ein Telefon sowie halbtags eine Sekretärin zur Verfügung. Am 14. März 1924 begann die technische Erprobung der Sendestation. Für Karl Adolf Schleusner war der Rundfunk in einem entscheidenden Maße ein kommerzielles Unternehmen, das langfristig Gewinn abwerfen musste. Deshalb wurden im Umfeld des Südwestdeutschen Rundfunks weitere Aktivitäten entfaltet. Es entstand eine Vertriebsgesellschaft für Radiogeräte, gegründet wurde ein Verein für Radioamateure, der Südwestdeutsche Radioclub, und ab April 1924 erschien auch eine eigene Rundfunkzeitschrift, die Radio Umschau. Zu den Werbemaßnahmen für das neue Medium gehörten auch regelmäßige Lichtbildervorträge und das Anmieten von Ausstellungsräumen im Stadtzentrum. Schließlich sollte sich der Rundfunk wesentlich über Hörergebühren, die ab April auf 2 Mark festgelegt worden waren, finanzieren. 546 registrierte Rundfunkhörer gab es schließlich am 1. April 1924, dem offiziellen Programmbeginn in Frankfurt. Als dritte deutsche Sendegesellschaft nach Berlin und Leipzig begann die Südwestdeutsche Rundfunkdienst AG an diesem Tage das regelmäßige Programm mit der Egmont-Ouvertüre von Beethoven. Die ersten Programme aus Frankfurt nahmen sich noch sehr bescheiden aus. Ein kurzer Nachrichtendienst am Vormittag, 1,5 Stunden Unterhaltungsmusik am Nachmittag und um 19.30 Uhr in der Regel ein mehr oder weniger wissenschaftlicher Vortrag bildeten den täglichen Programmrahmen. Am Abend folgte dann häufig noch ein Konzert und einmal in der Woche Tanzmusik. Täglich wurden etwa 3 Stunden live vor dem Mikrofon produziert, wobei allerdings die Übertragungsqualität in der Anfangszeit noch sehr zu wünschen übrig ließ. Die Bedingungen, unter denen damals im Postcheckamt Programm gemacht werden musste, waren allerdings auch nicht optimal. Ein Besucher berichtete: Der erste Frankfurter Senderaum hat uns eigentlich sehr enttäuscht. Ein mäßig großer ehemaliger Krankensaal mit schwarzen und blauen Samtportieren kreuz und quer verhängt, damit der Schall tot wurde. Schon bei der Eröffnung leicht muffig und staubig riechend. In der Mitte an einer Stange hängend, jener viereckige Marmorwürfel, der uns als Mikrofon vorgestellt wurde. Kostbares und damals auch schwer ersetzbares Gerät, um Musik, Geräusch und nicht zuletzt auch die menschliche Stimme zu übertragen. Schwierigkeiten ergaben sich auch noch auf einem anderen Gebiet. Kummer machte uns der Widerstand von fast allen kulturellen Einrichtungen. Sie sahen in dieser mechanischen Übertragung eine seelenlose Konkurrenz für Konzert und Theater entstehen. Vor diesem Hintergrund erwies es sich als Glücksfall, dass die beiden Rundfunkgründer Karl Adolf Schleusner und Wilhelm Schüller auf der Suche nach einem künstlerischen Leiter des Programms sich an einen gemeinsamen Schulfreund erinnerten und ihn ansprachen. Hans Flesch, der gerade ein Medizinstudium abgeschlossen hatte, sagte sofort zu. Er brachte nun die Kontakte zum Frankfurter Kulturleben mit, die bisher gefehlt hatten. Flesch wie Schleusner und Schiller, noch keine 30 Jahre alt, entstammte einer angesehenen jüdischen Frankfurter Bürgerfamilie. Sein Vater, Stadtrat Karl Flesch, hatte den Frankfurter Bund für Volksbildung mit aufgebaut. Verheiratet war er mit einer Tochter des Opernhauskapellmeisters Ludwig Rottenberg. Sein Schwager war Paul Hindemith. Mit seinem Einstieg waren die Verbindungen zum Frankfurter Opernhaus, zum Theater, zur Kultur insgesamt und zur Wissenschaft gegeben und fanden sich im Programm wieder. Regelmäßige Opernübertragungen, die Auftritte namhafter Künstler, waren nun an der Tagesordnung. Kongenialer Mitstreiter Fleschs bei der Programmgestaltung war, ebenfalls seit Sommer 1924, Ernst Schön. Er hatte bei Busoni und Varese Unterricht genommen und anschließend in Berlin Philosophie, Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Er organisierte im Frankfurter Programm vor allem das musikalische Programm, das in einzigartiger Weise pädagogisch strukturiert wurde und vor allem modernen Komponisten Raum gab. Hier hat der Frankfurter Sender bahnbrechend gewirkt. Für den Südwestdeutschen Rundfunk erwies es sich als absoluter Glücksfall, dass ein junges Quartett, neben Hans Flesch, Wilhelm Schüller und Karl Adolf Schleusner, war Ernst Schön mit gerade 30 Jahren der Älteste, mit viel Kreativität seine Ideen durchsetzte. Stolz konnte deshalb Hans Flesch nach dem ersten Rundfunkjahr in Frankfurt Bilanz ziehen. In den ersten Wochen des Rundfunks sind Radiohändler zu uns gekommen und haben ein leichtes Programm gefordert. Alle sagten ungefähr dasselbe. Ihre guten Absichten in Ehren, aber sie werden niemals den Rundfunk wirklich zu einem Volkserzieher in diesem Sinne machen. Der Rundfunk muss ein leichtes und behagliches Unterhaltungsmittel sein, sonst kann er nicht gedeihen. So verführerisch das auch für uns klang, wir haben uns nicht verführen lassen und wir freuen uns jetzt darüber. Besonders, wenn wir daran denken, wie uns damals immer wieder gesagt wurde, nach einem Jahr werden wir ja sehen, wer Recht behält, und zwar werden wir das an der Anmeldeziffer sehen. Nun, das Jahr ist vorüber und Frankfurt schneidet ganz ausgezeichnet ab. Ein sicherer Beweis dafür, dass es auch mit ernsten Programmen zu machen ist. Aber ein für uns noch viel erfreulicheres Zeichen ist, dass das Frankfurt-Programm sich von denen der anderen Städte in der Anzahl der ernsten Darbietungen fast nicht mehr unterscheidet. Das leichte Programm ist überall dem anspruchsvollen gewichen. Am Ende dieses Jahres war der tägliche Programmumfang von 3 auf etwa 7 Stunden gewachsen. Die Zahl der registrierten Radiohörer war von 546 im April auf etwa 40.000 im Dezember gestiegen. Offensichtlich war man in Frankfurt, wo in diesen Jahren eine hauchdünne sozialdemokratische Mehrheit regierte, neugierig und aufgeschlossen dem neuen Medium gegenüber. Das bestätigt ein Gespräch, das ich vor dieser Sendung mit dem kommissarischen Leiter des Frankfurter Instituts für Stadtgeschichte, mit Dieter Rebentisch, geführt habe. Von ihm wollte ich wissen, auf welches kulturelle Klima das Schleusnersche Unternehmen traf. Kulturell gesehen war das natürlich ein neues Medium. Und das gehört in den Bereich des Experimentellen. Auch da ist der Frankfurter Oberbürgermeister Landmann, der erst 1924 in das Amt gekommen ist, vorher aber Wirtschaftsdezernent war und bei der Gründung dieser Rundfunkgesellschaft eine Rolle gespielt hat im Hintergrund. Das war ein Mann, der experimentierte. Er gab aus seiner Privatschatulle Geld für Experimente mit elektronischer Musik. Dies nur ein Beispiel für solche Gedankenwelten, in der er sich bewegte. Frankfurt war damals, wenn man das Theater und das Musikleben in den Blickfeld nimmt, eine Stadt der neuen Sachlichkeit, der Modernität, des avantgardistischen Theaters. Hindemith hat hier gewirkt und hat auch Aufführungen seiner Stücke hier erlebt. Manchmal waren das Skandale. Eigentlich ist die Theaterwelt der 20er Jahre eine Welt der permanenten politischen Skandale, der Auseinandersetzungen über das provokative Theater. In Frankfurt wirkte ein Regisseur namens Richard Weichert, der eigentlich neben Piscator einer der großen Protagonisten des modernen Theaters der Weimarer Republik gewesen ist. Aber auch in Bezug auf die Malerei oder in die Musik war damals in Frankfurt ein sehr lebendiges, der Moderne aufgeschlossenes Klima vorhanden. Vor allem, weil die Atmosphäre der Stadt einen gewissen internationalen Zug hatte und weil sie so pluralistisch angelegt war. Also auch von der politischen Seite her gab es ein Zusammenwirken der alten Bürgergesellschaft, der alten Patriziergesellschaft, der Arbeiterbewegung, der neu zur politischen Mündigkeit gekommenen katholischen Bevölkerung, die ja, weil sie weitgehend Arbeiterbevölkerung in Frankfurt war, vor dem Ersten Weltkrieg sozusagen keine politische Stimme hatte. Das verband sich hier in Frankfurt, insbesondere natürlich auch mit den vielfältigen und anregenden kulturellen Impulsen, die aus der jüdischen Gesellschaft kamen. Genau, da würde ich gerne noch ein bisschen weiter fragen. Welche Rolle hat die jüdische Gemeinde oder der jüdische Bevölkerungsteil in dieser Zeit für Frankfurt und seinen kulturellen Aufstieg gespielt? Also natürlich ist Frankfurt die Stadt, die eine der größten jüdischen Gemeinden in Deutschland in dieser Zeit beherbergte. Wenn wir sagen, dass es etwa bei einer Gesamtbevölkerung von rund 500.000 35.000 jüdische Mitbürger gegeben hat, dann begehen wir insoweit einen Fehler, als wir die als eine Einheit ansehen. Das waren die natürlich nicht. Das jüdische Leben war religiös und kulturell von ungeheurer Vielfalt. Es war regelrecht bunt, sodass man also, wenn man den Begriff jüdische Gesellschaft nimmt, unzulässig vereinfacht. Es gab natürlich die traditionelle in Frankfurt bodenständige jüdische Oberschicht, sowohl religiöser Orthodoxie als auch liberale. Es gab daneben eine breite im wirtschaftlichen Bereich tätige, zum Teil auch im Handwerksbereich tätige jüdische Mittelschicht. Und es gab unglaublich viel arme jüdische Menschen, die für uns historisch noch gar nicht fassbar sind, weil wir kaum Studien darüber haben. Die Wohnviertel, die typischen jüdischen Wohnviertel in Frankfurt waren, wenn man sehr grob unterscheidet, die wohlhabende Bevölkerung lebte im Westend, aber im Ostend gab es eben ganze Straßenzüge, die fast vergleichbar sind mit den Bildern, die wir vom Scheunenviertel aus Berlin kennen oder auch aus Lebensumständen osteuropäischer Städte. Da gab es auch sehr viel Armut, sehr viel Unterschichten, sehr viele einfache Leute. Die Assimilation war weit vorangeschritten und die reine Orthodoxie, die glaubensmäßige Abkapselung war eigentlich rückläufig. Viele der Frankfurter Juden sind sich ihres Judentums in religiöser Hinsicht erst wirklich bewusst geworden durch die nationalsozialistische Verfolgung, die für die meisten sehr überraschend über sie kam. Von Dieter Rebentisch haben wir eben gehört, Herr Martini, dass Frankfurt sehr empfänglich war für Neues, sicherlich auch für die musikalische Avantgarde. War denn das eine Besonderheit, verglichen zum Beispiel mit den beiden anderen großen deutschen Städten, die damals einen Sender hatten, nämlich Berlin und Leipzig? Ich denke, dass die Stadt Frankfurt deswegen in einer privilegierten Situation war, weil sich hier zwei Komponisten eingefunden haben, die in besonderer Weise, wie soll man das sagen, avantgardistisch waren. Das war vornehmlich Paul Hindemith, der mit dem Intendanten oder mit dem musikalischen Leiter Hans Flesch verschwägert war. Sie beide haben nämlich Hans Flesch wie auch Paul Hindemith je eine Tochter des Dirigenten Ludwig Rottenberg geheiratet. Und man könnte sagen, dass auf eine ganz interessante Weise das Persönliche und das Musikalische und wenn man so will auch das Kulturpolitische eine ganz besondere und eine spezifische Gemengelage kam, dort gegeben hat. Welche Rolle haben denn die jüdischen Mitbürger in der musikalischen Szene Frankfurts damals gespielt? Das ist für uns heute im Nachhinein eigentlich schwer zu durchschauen. Man könnte es vielleicht gegenläufig sagen. Man könnte sagen, nach 33 merken die städtischen Bühnen, dass ihre Besucherzahl in frappierender Weise rückläufig sind. Herr Senker. Darf ich dazu sagen, dass doch die jüdischen Künstler in Frankfurt eine ganz vor 1933 wohl doch eine ganz bedeutende Rolle gespielt haben. Ich erinnere mich sehr wohl, dass viele aufgetreten sind im Theater, eine Frau Einzig, ja, eine Schauspielerin. Ich erinnere mich noch sehr gut beispielsweise an Magda Spiegel. Ja, das war fast wie eine Institution in Frankfurt. Und wir, die wir in der Nähe der Oper gewohnt haben, in der Kaiserhofstraße 12, und ich sagte vorher schon, dass meine Mutter sehr bildungsbeflissen war, dann mussten wir Kinder in die Oper gehen, wenn es hörte, die Magda Spiegel tritt auf. Denn sie war ganz stolz, selbst Magda Spiegel einmal kennengelernt zu haben. Und es war auch für uns immer sehr beeindruckend. Ich darf mich nochmal wiederholen, manches habe ich natürlich nicht verstanden. Hinzu kam, dass wir halt das Unglück hatten, dass wir die billigsten Plätze nehmen mussten. Das waren die vierte Rang Stehplätze. Da kannte man nicht von vornherein ins Foyer, da musste man in den Seiteneingängen rein. Und dann musste man auch die hochspurten, damit man auch vorne stand. Das war also für uns die besonderen Ereignisse jüdischer Künstler in Frankfurt. Wir werden gleich noch mehr hören von Magda Spiegel, beziehungsweise Magda Spiegel selbst hören, die ja auch im Hessischen Rundfunk oder damals im Südwestfunk gesungen hat. Anders als heute war ja damals der Frankfurter Sender ein kommerzielles Unternehmen. Und um mögliche Abonnenten von der Wichtigkeit dieses Unternehmens zu überzeugen, griff der künstlerische Leiter Hans Flesch auch zu ungewöhnlichen Mitteln. Daran erinnert sich zum Beispiel Hella Jakubowski. Ich erinnere mich nur, wie ich später dann immer erzählt bekam, wie die ersten Wochen und Monate gearbeitet wurde. Man saß, die paar Leute, die das machten, die saßen halt um einen Tisch und wenn das Telefon klingelte, hoben sie ab und hier ist Zentrale, das nannte sich damals Südwestdeutscher Rundfunk. Und ja, ich verbinde weiter mit der literarischen Abteilung. Dann wurde geraschelt und dann wurde der Hörer einen Stuhl weitergegeben. Aber ich meine, das habe ich nur von Flesch und von den anderen erzählt bekommen, wie das da funktionierte. Man musste ja nach außen hin irgendwas vorstellen. Ich meine, wenn man gesagt hätte, dass da vier oder fünf Leute um den Tisch rumsitzen und die ganze Sache macht, das hätte wahrscheinlich beim Publikum wenig Anklang und wenig Interesse gefunden. Aber wenn dann eine Zentrale ist und sagt, ja, wir verbinden mit unserem Direktor oder wir verbinden mit unserer literarischen Abteilung, dann macht das schon was her. Wir kommen jetzt zu unserem ersten musikalischen Beispiel aus jener Zeit, nämlich zur Aufnahme einer Verdi-Arie aus dem Jahr 1924, vorgetragen von Magda Spiegel, die damals sowohl eine tragende Stütze der Oper Frankfurt als auch von Radio Frankfurt gewesen ist. Herr Martini, wer war Magda Spiegel für Frankfurt? Magda Spiegel ist im Jahr 1917 für Frankfurt verpflichtet worden und war aber damals schon eine bekannte und berühmte Sängerin. Die Frankfurter Intendanz war überglücklich, Magda Spiegel für das Haus verpflichten zu können. Und sie hat dem Haus auch bis zum Jahr 1935, da musste sie dann gehen, die Treue gehalten. Es gibt Briefe aus der Zeit nach 1933, in der sich Menschen darüber beklagen, dass die Qualität des Hauses gelitten habe. Und sie beziehen sich aber ausdrücklich auf Magda Spiegel und sagen, dass sie für sie jedenfalls Magda Spiegel der musikalische Höhepunkt darstellte. Hören wir also jetzt die Arie Re del Albiso, König der Tiefe, zeige dich, aus Verdis Maskenball. Auf und folge dir, Manche glauben ja heute noch, sie müssten den Rundfunk neu erfinden. Sie wären erstaunt, wenn Sie erführen, dass sehr vieles, was in den letzten Jahren als innovative Form gefeiert wurde, so oder ähnlich schon Vorläufer hatte in der Weimarer Gründungsphase. Der Südwestdeutsche Rundfunk in Frankfurt kann dabei mit seinem jungen und experimentierfreudigen Führungsteam als besonders kreativ gelten. Näheres dazu von Hans Sarkowitsch. Die Gründung der Südwestdeutschen Rundfunkdienst AG im Dezember 1923 durch den Fabrikantensohn Karl Adolf Schleusner und den Juristen Wilhelm Schüller ließ zunächst nichts Gutes ahnen. Schleusner war nämlich Mitglied des rechtskonservativen Stahlhelms und, wie sein Mitstreiter Schüller, auch des Nationalen Bundes Deutscher Studenten. Als künstlerischen Leiter verpflichteten die beiden Gründer ihren ehemaligen Schulfreund und Bundeskameraden Hans Flesch, der aus einer angesehenen Frankfurter Bürgerfamilie stammte. Flesch hatte freiwillig am Ersten Weltkrieg teilgenommen und in seiner Heimatstadt Medizin studiert. Aber die Befürchtungen, das neue Medium könnte für die nationalkonservativen Trommeln, zerstoben schnell. Schleusner und Schüller interessierten sich vor allem für die finanzielle Seite des Unternehmens, während sich Hans Flesch über alles andere als die Akzeptanz seines Programmes Gedanken machte. Bereits vor dem offiziellen Sendebeginn am 1. April 1924 hatte er geschrieben: Was das Programm betrifft, so ist die Sendegesellschaft bestrebt, zunächst die Hörer mit dem Genuss von Darbietungen bekannter Künstler zu erfreuen. Nach und nach soll aber ein speziell für das Radiowesen geeignetes Programm gefunden werden. Radio ist eine Sache für sich, deren speziellen Reiz man verstehen muss. Radio wendet sich an den Geist und nicht ans Gefühl. Das Gefühlsmäßige muss zweite Linie, indirektes Resultat sein. Das klingt nicht unbedingt nach einem Massenprogramm. Und so war es auch. Die Sendungen wandten sich trotz Nachrichten, Sportreportagen und Unterhaltungskonzerten an ein gebildetes Publikum, das zum einen die Gebühren zahlen konnte und zum anderen aufgeschlossen für das Experiment und für die zeitgenössische Kunst im weitesten Sinn war. Bereits wenige Monate nach Sendebeginn, unterdessen gab es bis zu 7 Stunden Programm täglich, ließ Hans Flesch seine Funkgroteske Zauberei auf dem Sender ausstrahlen, das erste deutsche Hörspiel überhaupt. Ein Zauberer, so der nicht gerade aufregende Inhalt, brachte das Programm in Unordnung. Ausprobiert werden sollten zunächst die technischen Möglichkeiten des neuen Mediums. Hans Flesch verstand sich als Theoretiker und Praktiker. Schon nach kurzer Zeit hatte er alle Genres entwickelt, die noch heute das Hörfunkprogramm auszeichnen. Bestimmend blieben aber die sogenannten künstlerischen Darbietungen, zum Beispiel der erste Auftritt Thomas Manns vor einem Mikrofon in der Stunde der Frankfurter Zeitung. Über die Zauberberglesung am 13. Juli 1924, die wie alle Sendungen in den Anfangsjahren live ausgestrahlt wurde, berichtete die Frankfurter Zeitung fast euphorisch. Vielen muss es eine Sensation bedeutet haben, den berühmten Dichter der Buddenbrooks und des Tod in Venedig, dieser abgewogenen und ruhig gleitenden epischen Berichte von Menschenschicksalen, mit den modernsten Ausdrucksmitteln sprechen zu hören. Den beschaulichen Poeten am Schaltwerk der Technik. Thomas Mann fügte sich mit der Ruhe eines Weisen den von den Veranstaltern vorgebrachten technischen Anordnungen. Er musste es auch über sich ergehen lassen, dass an diesem Sonntag eine ganz besonders hundstägliche Temperatur auf das Dach der Radiozelle drückte. Ja, mit beherrschter Überlegenheit ließ er die einleitende Weise eines elektrischen Klaviers über sich ergehen. Muntere Töne, die die Radioteilnehmer zur Aufmerksamkeit auferwecken sollten. So in Technik eingebettet sprach Thomas Mann. Auch damals interessierten Dichterlesungen, Klangexperimente und intellektuelle Streitgespräche, wie sie Flesch in seiner Reihe Gedanken zur Zeit anbot, nur einen kleinen Teil der potenziellen Hörerschaft. Flesch erzählte in seinem ersten Rechenschaftsbericht nach einem Jahr, dass schon wenige Wochen nach Sendestart Radiohändler zu ihm gekommen seien, um ein leichteres Programm für ein größeres Publikum zu fordern. Über das, was Unterhaltung ist und was nicht, konnte Flesch trefflich streiten. So erklärte er 1926 seinen Kollegen aus den anderen Sendern: Der Rundfunk will und soll unterhalten. Es fragt sich nur, was man unter Unterhaltung versteht. So wie der körperliche Arbeiter nach des Tages Mühen seine Erholung nicht nur im ruhigen Sitzen, sondern auch im Sport findet, so kann der Geist, der am Tage angestrengt ist, ausgeruht werden. Auch wenn er sich mit Höherem als mit Schlagern und Gassenhauern befasst. Hier das richtige Maß zu finden, hier unterhaltend zu sein, ohne auf der einen Seite der Bequemlichkeit im Menschen nachzulaufen und auf der anderen Seite in Geisteshochmut und Snobismus zu verfallen, ist die Kunst des Programmleiters. Und nicht ohne Pathos stellte er den Rundfunk dem Buch an die Seite und forderte von allen Beteiligten eine besondere Verantwortung. Die elektrischen Wellen machen nicht vor Deutschlands Grenzen Halt. Sie gehen darüber hinaus. Sie werden im Ausland gehört und geben ein Bild des geistigen und künstlerischen Lebens Deutschlands oder, wie man auch hier richtig sagen kann, deutscher Kultur. Ich brauche nicht aufzuführen, welche Wirkungen das haben kann. Es genügt darauf hinzuweisen, dass durch diese Tätigkeit der Rundfunk den oft missverstandenen und als Schlagwort behandelten Namen eines Kulturfaktors wirklich verdient. Weil Flesch seine Forderungen selbst sehr ernst nahm, stiegen die Hörerzahlen nur langsam. Ende 1924 waren erst 50.000 gebührenzahlende Rundfunkteilnehmer gemeldet. Zwar konnte Ende 1926 die 100.000er-Marke überschritten werden, aber das entsprach bei weitem noch nicht den Erwartungen der Gründer. Auch der weitere Akzeptanzausbau, zum Beispiel mit Sondervergünstigungen für Radiohörer, verlief nur schleppend. Erst 1930 waren über 200.000 Teilnehmer gemeldet, die rund 13 Stunden Programm täglich empfangen konnten. Flesch ließ sich davon nicht beeindrucken. Vor allem die moderne Musik förderte er mit Nachdruck. Bereits im Gründungsjahr vergab er seinen ersten Kompositionsauftrag an Ernst Schrenek, der seinen Radioblues schrieb. Für den Südwestdeutschen Rundfunk arbeiteten neben Schrenek Richard Strauss, Arnold Schönberg, Béla Bartók, Karl Orff und vor allem Paul Hinde mit, der Schwager Fleschs, der unter anderem 1926 seine Anekdoten fürs Radio komponierte, ein Stück, das deutlich voneinander unterscheidbare Instrumente einsetzte, die auch bei dem unvermeidlichen Grundrauschen, das damals zum Radiogenuss gehörte, gut zu erkennen waren. Für die Einweihung der neuen Orgel schuf Hindemith ein dem Frankfurter Sender gewidmetes Konzert, das am 8. Januar 1928 uraufgeführt wurde. Für die Studiokonzerte des SWR schrieb übrigens der damals noch unbekannte Theodor W. Adorno die Einleitungen. Mit der Übernahme des Städtischen Symphonieorchesters erhielt der Sender im März 1929 einen mit 61 Musikern recht großen Klangkörper, der allerdings, wie der heutige E-Musikchef des HR, Leo Karl Gerhards, anmerkte, ein Gebrauchsensemble war, nötiger weniger zu repräsentativen als vielmehr zu ganz praktischen Zwecken, nämlich Musik aller Arten zu machen für das Programm im Radio. Mit anderen Worten, es war eher ein Unterhaltungsorchester, denn auch das musste das Programm bieten. Volkstümliche Musik, Live-Berichte aus Bergwerken und Taucherglocken, immer wieder die beliebten Sportreportagen und die keinesfalls weniger erfolgreichen Auditor-Hörspiele, die juristische Streitfälle aus dem Alltagsleben aufgriffen. Als Hans Flesch im Mai 1929 als Intendant an die Berliner Funkstunde wechselte, war er ohne Zweifel der interessanteste und kreativste Kopf des Deutschen Rundfunks. Für die immer stärker werdenden Nationalsozialisten mehr als nur ein Ärgernis. Seine Nachfolge in Frankfurt trat der 1894 in Berlin geborene Architektensohn Ernst Schön an, der bei Ferruccio Busoni das Klavierspielen und bei Edgar Varese das Komponieren gelernt hatte. Schon Mitte 1924 war er als erster künstlerischer Assistent zum Frankfurter Rundfunk gekommen, avancierte aber schon bald zum Leiter der Programmabteilung und zum Stellvertreter Fleschs. Als verantwortlicher Programmleiter setzte Schön die von seinem Vorgänger begonnene intensive Förderung der zeitgenössischen Musik und des Musiktheaters ohne Einschränkungen fort, obwohl die meisten Hörer des immerhin kommerziellen Senders mit avantgardistischen Kompositionen nichts anfangen konnten. Vor allem Ernst Schrenek und Arnold Schönberg prägten das Programm. Schönberg war es auch, der am 22. März 1931 im Frankfurter Sender über seine Orchestervariation Opus 31 sprach und dabei die Musikprogramme der deutschen Sender kritisierte. Eine erstaunlich aktuell klingende Klage. Ich befinde mich in einer Minderheit, nicht nur gegenüber den Freunden leichter Musik, sondern auch gegenüber den Freunden ernster Musik. Niemandem fällt es ein, die Helden anzufeinden, die den Flug über den Ozean oder zum Nordpol wagen. Denn ihre Leistung wird rasch jedem offenbar. Aber obwohl die Erfahrung gezeigt hat, dass viele längst schon Pfadfinder auf einem klar bewussten Weg waren als man sie noch für halb irrsinnige Wegsucher hielt, so wendet sich doch die Feindschaft der Mehrheit stets gegen die, die auf geistigem Gebiet ins Unbekannte vorstoßen. Hier im Rundfunk wird der Mehrheit ihr Recht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit serviert man ihr jenen Ohrenschmaus, ohne welchen sie scheinbar heute nicht mehr leben kann. Und so ist sie immer wild entsetzt, wenn sie einmal für eine kurze Zeit auf diesen Ohrenschmaus verzichten soll. Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend. Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können, nicht bloß die überflüssigen. Und die Tätigkeit der Höhlenforscher, Nordpolfahrer, Ozeanflieger gehört zu diesen Notwendigkeiten. Und in aller Bescheidenheit sei es gesagt, auch die Tätigkeit jener, die auf geistigem und künstlerischem Gebiet Ähnliches waren. Auch diese haben Rechte, auch diese haben einen Anspruch auf den Rundfunk. In seinem Hörspielprogramm zeigte sich Schön deutlich von den didaktischen Überlegungen Bert Brechts beeinflusst, der übrigens im November 1930 im Frankfurter Sender an einem Gespräch über die Soziologie des Rundfunks teilnahm. Im Gespräch sah Schön ebenfalls eine wichtige Rundfunkform, wie er 1930 selbst in einer Diskussion ausführte. Ich weiß, es gibt Leute, die zur Disputation fähig sind. Es gibt Leute, die dazu imstande sind, vor einer Öffentlichkeit sich hinzustellen, auf der einen Seite wie zwei Redner, die genau wissen, was sie sagen wollen, bei denen am Schluss etwas vor sich gegangen ist, wenn sie gesprochen haben, auf der anderen Seite wie zwei Schauspieler, die imstande sind, sich so aufeinander einzuspielen, dass das, was eigentlich ganz persönlich, intim und streitsüchtig und händelsüchtig bis zur Schlägerei sein sollte, nämlich das Gespräch, eine öffentliche Darstellung gibt. Solche geborenen Disputatoren gibt es. Ich entsinne mich vor einiger Zeit, weil hier, glaube ich, in Frankfurt ein Gespräch zwischen Martin Huber und irgendeinem Katholiken oder so etwas, was damals auf den erregt hat. Aber es ist eben doch, ich meine, Sie sagen, es kommen in Zeitschriften, kommt überhaupt die Form des Gesprächs so wenig vor. Ich meine, weil es eben so wenig solche Leute gibt, die sich viel im Gespräch darstellen können. Den meisten einfachen Menschen ist das Gespräch eben viel zu wichtig, die hauen sich lieber. Und ich muss sagen, für ein Rundfunkgespräch würde ich vor allen Dingen eins verlangen, dass eben zwei Meinungen zunächst mal da sind. Und dass nicht etwa der eine den anderen überzeugt hat am Schluss. Wenn man das in 25 Minuten geschehe, muss ein Zeichen dafür sein, dass das alles schwindelig, die ganze Sache. Nicht wahr? Sondern es kann nur so sein, die beiden Leute haben ihre Meinung aneinander gerieben, haben sie glücklich vor der Hörerschaft ausgebreitet und die Hörerschaft ist in der angenehmen Lage zu sagen, man kann so, man kann auch anders, wie stelle ich mich persönlich. Schön war der Ansicht, wie er 1932 sagte, dass der Rundfunk im weitesten Sinne des Wortes ein politisches Instrument sein müsse. Ich verstehe dabei unter Politik ganz allgemein angewandte Moral. Besonders im Jugend- und Schulfunk wollte er seinen politisch-moralischen Anspruch umgesetzt sehen. Ernst Schön verpflichtete Walter Benjamin als Autor, der ähnlich wie er dachte. Am 23. März 1927 sprach Benjamin zum ersten Mal im Frankfurter Sender über junge russische Dichter. Für den Südwestdeutschen Rundfunk schrieb er Vorträge, literarische Kritiken, experimentelle Hörwerke und immer wieder Kinder- und Jugendsendungen. Erhalten haben sich Ausschnitte aus dem zweiteiligen Hörspiel Radau um Kasperl, das am 10. März 1932 ausgestrahlt wurde. Benjamin selbst führte Regie. Eingetreten, meine Verehrtesten, näher getreten, meine Damen und Herren, was sagt Ihnen der Anblick dieses Zeltes, verehrte Anwesende? Ahnen Sie etwas beim Anblicke dieser meiner schlichten Hütte? Und doch, meine Damen und Herren, dürfen Sie sie nicht verwechseln mit den Schwindelbuden, die hier ringsherum vor sich Ihnen sich auftun. Denn dies, meine Damen und Herren, dieses schlichte Zelt ist die irdische Niederlassung des Geistes, Lipsus Lapsus des Unsichtbaren, allwissenden, großen Zaubermagiers, welcher sich, meine Damen und Herren, eine Ehre und ein Vergnügen daraus machen wird, Ihre werte und angenehme Zukunft Ihnen vorherzusagen. Fragen Sie ihn um Rat, meine Herrschaften. Lipsus Lapsus entdeckt verlorene Gegenstände, gibt Ihnen fremde Sprachen im Schlaf ein, deutet Ihnen Träume, löst Ihnen Schulaufgaben. Ach sowas. Schon lange wollte ich ein braveres Leben führen. Vielleicht, dass dieser unsichtbare Geist mir dazu verhilft. Bravo, junger Mann. Seien Sie sicher, dass er Ihnen dazu verhelfen wird. So, das ist recht. Links herein, bitteschön, links herein. Bitte die 20 Pfennige für meine schlichte Hütte nicht zu vergessen. 20 Pfennige. Als Benjamins Hörspiel im Programm lief, stand die Verstaatlichung der privaten Rundfunkanstalten schon vor der Tür. Aus den seit 1926 bestehenden politischen Überwachungsausschüssen und Kulturbeiräten wurden schon ein Jahr vor der nationalsozialistischen Machtübernahme Programmbeiräte. Staatskommissare überwachten die einzelnen Sendungen scharf. Welcher Wind jetzt wehte, offenbarten die neuen Richtlinien für den Rundfunk, in denen es unter anderem über Literatursendungen hieß: Der Rundfunk ist durch seine weite Wirkung besonders berufen, das deutsche Volk mit seinen Dichtern zu verbinden. Er ist zu getreuer und vorbildlicher Wiedergabe ihrer Werke verpflichtet. Maßgebend für die Auswahl ist der Wert der Dichtungen für das Innenleben deutscher Menschen. Berichte über das geistige Leben sollen keine volksfremde Geistigkeit und nicht das Wissen an sich vermitteln. Im September 1932 schrieb Walter Benjamin fast seherisch an Theodor W. Adorno: An sich ist die Verführung zu einem längeren Aufenthalt in Deutschland gewiss nicht groß. Man wird überall Schwierigkeiten antreffen und die vom Rundfunk ausgehenden werden vermutlich mein Erscheinen in Frankfurt auch seltener machen. Er sollte recht behalten. Ernst Schön, der für die Nationalsozialisten ein Kommunist war, wurde am 3. März 1933 verhaftet. Damit war das, wie Wolfgang Schievelbusch es nannte, Innovationszentrum für die Rundfunkgenres der Reportage, der neuen Musik, des Hörspiels und des freien Streitgesprächs endgültig zerstört. Herr Martini, in dem Beitrag eben ist angeklungen, dass Flashs Festhalten am Rundfunk als einem Kulturfaktor und nicht einer Unterhaltungsmaschine dazu beitrug, dass die Hörerzahlen nach der ersten Euphorie eigentlich nur relativ langsam gestiegen sind. Das mag wohl auch daran gelegen haben, könnte ich mir vorstellen, dass das Frankfurter Publikum oder das Publikum, das den Frankfurter Sender hören konnte, ein bisschen abgeschreckt wurde durch die so starke Förderung zeitgenössischer Musik. Also, wenn man die Programme der letzten Jahre, sagen wir mal von 1930 bis 1933 verfolgt, dann gewinnt man aber doch eigentlich den Eindruck, dass mit einem sehr harmonischen Gleichmaß alle Bereiche der Musik abgedeckt worden sind. Und dazu kommt ja auch, dass man sozusagen die moderne Musik ja nicht unvorbereitet auf die Menschen losgelassen hat, sondern es gab ja Vorträge, eine ganze Reihe von Einführungsvorträgen, die versucht haben, diese Musik an ihr Publikum zu bringen, zum Beispiel von Stellen, dass das Frankfurter Publikum oder das Publikum, das den Frankfurter Sender hören konnte, ein bisschen abgeschreckt wurde durch die so starke Förderung zeitgenössischer Musik. Wenn man die Programme der letzten Jahre, sagen wir mal von 1930 bis 1933 verfolgt, dann gewinnt man aber doch eigentlich den Eindruck, dass mit einem sehr harmonischem Gleichmaß alle Bereiche der Musik abgedeckt worden sind. Und dazu kommt ja auch, dass man sozusagen die moderne Musik ja nicht unvorbereitet auf die Menschen losgelassen hat, sondern es gab ja Vorträge, eine ganze Reihe von Einführungsvorträgen, die versucht haben, diese Musik an ihr Publikum zu bringen, zum Beispiel von Theodor W. Adorno. Weiß man etwas darüber, ob das auch funktioniert hat, ob die Akzeptanz gestiegen ist mit der Zeit? Also das, Angaben darüber sind mir nicht geläufig. Ich weiß eben halt nur, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie und auf welche Weise man moderne Musik oder zeitgenössische Musik, so müsste man sagen, dem Publikum näher bringen kann. Und da hat man ganz sicher mit Adorno einen sehr guten Griff getan, der in der damaligen Zeit auch, wie soll man das sagen, ein verhältnismäßig breites kompositorisches Feld abgedeckt hat. Denn er war Schüler von Seckles und Seckles seinerseits hat nicht im Sinne der Wiener Schule komponiert. Seckles war der Leiter des Hochschulen Konservatoriums zu dieser Zeit. Ja, richtig. Ja. Und war hier in Frankfurt als Komponist durchaus geläufig. Erstens hat er Opern geschrieben, die in der Oper auch aufgeführt worden sind. Dann gibt es eine ganze Reihe von Kammermusiken, die auch im Rundfunk gehört wurden. Das war der erste Teil der Geschichte der jüdischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Hessischen Rundfunk. Nächste Woche folgt der zweite, dann geht es um die Vereinnahmung des Senders durch die Nationalsozialisten. und um die damit verbundene Entlassung der jüdischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich sind Sie wieder dabei. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.